An Helene von Edgar Allan Poe. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An Helene von Edgar Allan Poe. Helene, deine Schönheit ist für mich, was müden Wanderern ein Nachen, der sie sanft aus einem fernen Himmelsstrich hinüberleitet übers Meer zu heimatlicher Wiederkehr. Von wilden Meeren, wo ich ohne Ruh umhertrieb, führt dein Hyazinthenhaar, dein klassisches Gesicht, Najade du, mich Hellas frühem Glanze zu, der auch Roms Größe war. Im Rahmen jener Nische in der Wand stehst du gleich einer Statue, sieh, die Lampe von Achat in deiner Hand. Ach, Psyche aus Regionen, die gelobtes Land. Ende von An Helene von Edgar Allan Poe.